Perserjock. Sein Vater ließ ihn holen, der Herrscher der Mongolen, war sauer und er fluchte auf den Sohn. Das war Zeit. Er rief, du bist missraten und aus der Art geschlagen, sowas wie du erbt niemals meinen Thron. Zu der Zeit. Sein Vater schrie er bitte, du weißt doch vor mir zittert die halbe Welt und noch ein bisschen mehr. Weit und breit. Doch du sagst, für den Krieg wärst du noch viel zu jung und haust auf deine alten Trommel. Er ist ein toller Reiter, im Kopf hat er nur Weiber und sagt, das Kämpfen macht ihm keinen Spaß. Das ist wahr. Er will, das darf nicht wahr sein, so gut wie Ringo Starr sein. Sein Vater fragt erschreckt, wer ist denn das? Ringo Starr? Und auch beim Kampf der Krieger ist er nur zweiter Sieger. Sein Vater ist vor Scham und Ärger blass. Ein Skandal! Da rief der Sohn, jetzt wirklich bitte auf mal an. Heute Nacht zeig ich euch allen, was ich kann. Was haben wir? Of Genghis Khan. Look at me, Daddy. Yeah.